Das Stadion tobt, die Menge schreit, die Fahnen wehen. Die Spieler rennen, das Herz intakt, der Schuss ist frei. Fußballfieber, gemeinsam hier. Wir feiern laut mit Bier und Wein. Der Schiri hebt die Pfeife an, die Zeit sie rennt. Die Nachspielzeit, die Spannung steigt, ein Tor noch mehr. Und wir sind Fußball-Europameister 2024. Fußball-Europameister 2024. Die Fußballfieber.